Lesen, hören und verstehen. Ergänze die Fragen im Dialog. Запиши вопросы в диалог. Wie heißt du? Ich bin Vanessa. Und du? Ich heiße Florian. Woher kommst du? Aus Spanien und jetzt wohne ich in Österreich. Wo wohnst du? In Deutschland, in Stuttgart. Ist das dein Hund? Ja, er heißt Don und ist 2 Jahre alt. Hast du auch einen Hund? Nein, ich habe kein Haustier. Magst du Volleyball? Nein, ich spiele Basketball und Tennis. Spielst du Volleyball? Ja, und ich mache auch Karate. Was machst du denn heute Nachmittag? Keine Ahnung. Wie ist deine Telefonnummer? Meine Handynummer ist 0049 175 234 6856. Und zu Hause habe ich 0049 351 680 456. Und deine? Handy 0043 699 1400 9002. Und zu Hause 0043 512 583 042. Chattest du auch? Ja, in ICQ. Mein Screenname ist Prinzessin Vani. Wow,